Hallo, hallo, hallo, another good morning. Hallo, hallo, hallo, einen weiteren guten Morgen. So, do you have agony about the understanding that God has something for you that you need to fulfill? Quält dich auch die Erkenntnis, dass Gott etwas für dich hat, das du erfüllen musst? You know, may the Christian world be gripped again by this kind of agony. Möge die christliche Welt wieder von dieser Art von Qual ergriffen werden. You know, who said, whether I get something for it or whether I don't, I have to fulfill what Jesus asked me to do. Du weißt ja, wer gesagt hat, ob ich nun etwas dafür bekomme oder nicht, ich muss das erfüllen, was Jesus mir aufgetragen hat. That was the heart of the Apostle Paul. Dies war das Herz des Apostels Paulus. So then, verse 18. Also dann, Vers 18. So then, where is my reward? Wo ist also mein Lohn? It is found in continually depositing the good news into people's hearts. Er liegt darin, dass ich die gute Nachricht beständig in die Herzen der Menschen lege. Now remember, Paul has spent a whole good portion of this letter. Erinnere dich, dass Paulus einen großen Teil dieses Briefes damit verbringt, making sure that the church understands that they have an obligation to support those who serve God. Der Gemeinde klar zu machen, dass sie verpflichtet ist, diejenigen zu unterstützen, die Gott dienen. Showing it that from the Bible. Er zeigt es anhand der Bibel. Showing that this is the heart of Jesus. Und zeigt, dass dies das Herz von Jesus ist. Then he tells him, but actually, that's not my reward. Dann sagt er ihnen, dass dies eigentlich nicht sein Lohn ist. It's interesting that even though he says that they have a right to be financially supported, he makes the finances not the reward. Es ist interessant, dass er zwar sagt, dass sie ein Recht darauf haben, finanziell unterstützt zu werden, er macht die Finanzen aber nicht zur Belohnung. Because Paul understood that reward can only be people. Denn Paulus hat erkannt, dass der Lohn nur aus Menschen bestehen kann. Look, he literally says, my reward is found in depositing the good news into people's hearts. Er sagt wörtlich, mein Lohn besteht darin, dass ich die gute Nachricht in die Herzen der Menschen lege. Do you know, Debbie had such a beautiful experience. Debbie hatte eine so schöne Erfahrung. In one of her times with Jesus. In einer ihrer Zeiten mit Jesus. She was in this meditation and she felt that Jesus wanted her to come closer to her. Hatte sie meditiert und fühlte, dass Jesus sie näher zu sich holen wollte. And she would tell it in such more beautiful words, but I'll do the best I can. Sie würde es in so viel schöneren Worten erzählen, aber ich gebe mein Bestes. You know, and then it came to the place. Dann kam es zum Punkt, where the Lord kept asking her to come closer and she was like right at his chest. Wo der Herr sie immer wieder aufforderte, näher zu kommen und sie war wie direkt an seiner Brust. And she thought, I can't get closer. Sie dachte, ich kann nicht noch näher kommen. But he still wanted her to come closer. Doch er wollte immer noch, dass sie näher kommt. Then she was came so close that she was inside of the heart of the Lord. Dann war sie so nah dran, dass sie im Herzen des Herrn war. And you know what happened? Weißt du, was passierte? She saw something in there that totally surprised her. Sie sah dort etwas, das sie völlig überraschte. When she was right there in the heart of the Lord, als sie genau dort im Herzen des Herrn war, the only thing she saw was people. Sah sie nur Menschen. The whole heart of God was crowded with people. Das ganze Herz Gottes war gefüllt mit Menschen. Think. Denk mal nach. What is more precious to God than people, can you tell me? Kannst du mir sagen, was für Gott wertvoller ist als Menschen? Nothing. Nichts. Jesus didn't die at the cross so that you could have a nicer, bigger house, even though he's happy if you have a nice place to live in. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, damit du ein schöneres, größeres Haus bekommst, auch wenn er sich freut, wenn du ein schönes Haus hast, in dem du leben kannst. Jesus died on the cross so that you could have people. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit er Menschen haben kann. Even his own reward in Isaiah chapter 53 is called people. Sogar sein eigener Lohn wird in Jesaja Kapitel 53 mit Menschen beschrieben. So once you understand that there is no greater reward than people, sobald du also verstehst, dass es keine größere Belohnung als Menschen gibt, you will be gladly investing your life into people. Wirst du dein Leben gerne in Menschen investieren. Look, schau. He said it is found in continually depositing the good news into people's hearts without obligation. Er liegt darin, dass ich die gute Nachricht immer wieder unverbindlich in die Herzen der Menschen lege. Free of charge. Kostenlos. And not insisting on my own rights to be financially supported. Und nicht auf mein eigenes Recht bestehe, finanziell unterstützt zu werden. See, this is what we are doing here with this devotional. Genau das tun wir hier mit diesen Andachten. These devotionals go out to so many people. Diese Andachten gehen an so viele Menschen. We do it with a passion because we know it touches people. Wir tun das mit Leidenschaft, weil wir wissen, dass sie die Menschen berühren. We do it with a passion because we are thankful that we can invest into people. Wir tun es mit Leidenschaft, weil wir dankbar dafür sind, dass wir in Menschen investieren können. My dear friend. Mein lieber Freund. Never can you have a greater reward than people. Du kannst niemals eine größere Belohnung bekommen als Menschen. So whatever God has given you to do, do it for him and for people. Also, was auch immer Gott dir zu tun gegeben hat, tu es für ihn und für die Menschen. And then just trust him. Und dann vertraue ihm einfach. I will see you tomorrow. Bis morgen.